Ich suche Unterschlupf. Mantel, Decke, Überwurf. Ich suche Unterschlupf. Atmosphärische Entgleisung, Niederschlag. Höhle, Grotte, Unterführung. Ich suche Unterschlupf, vor dem du musst. Unterleder, Wolle, Kunststofffaserguss. In Beton, Aluminium, Stahl durch Kammern. Ich suche Unterschlupf, vor dem du musst. Bewegung, Haltung, Steuerung. In Lipiden, Proteinen, Kohlenhydraten. Ich suche Unterschlupf, vor dem du musst. Ich suche Unterschlupf. Dynamik, Materie, dem Experiment. Mensch.